Was die verbleibenden Republiken in der Sowjetunion so unter sich ausmachen, interessiert die baltischen Länder nur noch am Rande. Sie fühlen sich unabhängig und werden als solche weltweit anerkannt. Vielen Regierungen folgend hat Bonn Botschafter ins Baltikum entsandt. Adelige aus der deutschen Diplomatie haben heute ihre Beglaubigungsschreiben überreicht. Und heute hat auch die Regierung der Vereinigten Staaten die Wiederaufnahme völkerrechtlicher Beziehungen zu den baltischen Ländern kundgetan. Aus Washington. Regierungssprecher Vogel zum Gang der Dinge in Jugoslawien. Aus dem Land selbst nun Georg von Hübernit. Nach der Unterzeichnung der von der Europäischen Gemeinschaft vorgelegten Dokumente über die Einstellung der Kämpfe und Ausdehnung der Tätigkeit ausländischer Beobachter auf die Republik Kroatien werden vorerst der Öffentlichkeit zahlreiche Einzelheiten vorenthalten. Es fällt einmal auf, dass aus der Präambel dieser Dokumente jeder Hinweis auf die Existenz des letzten EG-Ultimatums gestrichen wurde, das bekanntlich Serbien und die jugoslawische Armee zu dem Kriegszustand in Kroatien verantwortlich macht. Außenminister van der Broek regierte somit im letzten Augenblick den zuvor genannten Standpunkt BG. Die serbische Seite teilte zugleich mit, man müsse unbedingt darauf achten, dass die Auswahl ausländischer Beobachter, die den Waffenstillstand in Kroatien mitüberwachen sollen, nicht allein auf die EG-Länder beschränkt bleibe. Das Staatspräsidium machte geltend, dass zumindest noch Polen, Tschechoslowakei und Kanada, nach Möglichkeit aber auch die USA und die Sowjetunion ihre Beobachter mit nach Kroatien entsenden. Dieser Wunsch besagt, das jugoslawische Staatspräsidium möchte ein politisches Gegengewicht zum dominierenden Einfluss der EG in Jugoslawien schaffen. Über die nationale Zusammensetzung der künftigen Beobachtermissionen aus dem Ausland scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen, da von Seiten des Vizepräsidenten von Jugoslawien, Kostic, wie aber auch des serbischen Präsidenten Milosevic, der Wunsch vorgebracht wurde, Vertreter jener Staaten nicht in die Beobachtermissionen aufzunehmen, die während des letzten Weltkrieges in Jugoslawien Besatzungsarmeen unterhielten. Demnach möchte Belgrad, Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn von der technischen Absicherung des Friedens in Jugoslawien ausschließen. Bis auf Italien handelt es sich hier um Länder, die in letzter Zeit ihre Meinung zugunsten einer vorzeitigen Anerkennung der Unabhängigkeit der Republiken Slowenien und Kroatien aussprachen. Obwohl Serbiens Präsident Milosevic positiv die Tatsache hervorhebt, dass die Waffenstillstandspatrouillen vor Ort sich aus den Angehörigen des jugoslawischen Armee, der kroatischen Polizei und den serbischen Freischälern zusammensetzen sollen und so die serbischen Freischäler zum ersten Mal in Kroatien als gleichberechtigte Partner anerkannt würden, besteht weiterhin eine große Ungewissheit über die Zukunft des Waffenstillstandsabkommens. Die serbischen Freischäler haben nämlich das mit der EG ausgehandelte Abkommen nicht unterschrieben. Sie sind somit zu nichts verpflichtet. Georg von Hübernit aus Belgrad. Polens Ministerpräsident Jan Krzysztof Bielecki versucht sein Glück gegenwärtig mit hohem Einsatz. Am Wochenende erklärte er seinen Rücktritt, weil er für seinen rigorosen Sparhaushalt den Rückhalt im Parlament vermisste. Doch eben dies Parlament stimmte dem Rücktritt seiner Regierung nicht zu und nun verlangt er, als Flucht nach vorn gleichsam, Sondervollmachten für sein Kabinett. Vom Balkan, meine Damen und Herren, kommen nach wie vor schlimme Nachrichten. Auch heute setzte die von Serben dominierte Bundesarmee schwere Artillerie und die Luftwaffe gegen Zivilisten ein. Nach letzten Meldungen rückt sie gegen die kroatische Stadt Vukovar vor. Von heftigen Infanteriegefechten ist die Rede. Verbindungen der Stadt mit der Außenwelt sollen blockiert sein. Während die großserbischen Politiker und Generäle also am Verhandlungstisch mit den Europäern Zeit gewinnen, versuchen sie auf dem Gefechtsfeld vollendete Tatsachen zu schaffen und Land zu gewinnen. Ein Viertel des kroatischen Gebietes ist bereits besetzt. Krieg in Kroatien, ein Tagesbericht aus Belgrad von Georg von Hübernit. Zwei Tendenzen beginnen die Jugoslawien-Krise in zunehmender Weise zu prägen. Einmal die sich deutlich abzeichnende Verlagerung des bewaffneten Konflikts auf die Kämpfe zwischen den Einheiten der kroatischen Nationalgarde und der jugoslawischen Armee, wobei immer noch nicht klar ist, wer wen provoziert. Zum anderen fällt die Tatsache auf, dass Kroatiens Staatspräsident Tudjman die in seiner Republik entstandene Lage mit mehr staatsmännischer Klugheit interpretiert und somit die politischen Leidenschaften seiner Landsleute dämpft. Diese Veränderung erkläre möglicherweise sowohl die Eile als auch den, wie es scheint, unzulänglichen Inhalt der von Außenminister van den Broek am Sonntag in Belgrad ausgehandelten Dokumente über die Einstellung der Kämpfe in Kroatien. Es verfestigt sich nämlich der Eindruck, dass unter den Schlägen der serbischen Freischärler und der jugoslawischen Armee die Wehrfähigkeit der Kroaten zusammenzubrechen droht. Die von Außenminister van den Broek favorisierten Bemühungen, den Zentralen Lokalstadt Jugoslawien wiederherzustellen und die von serbischen Freischirmen erkämpfte Landnahme einstweilen zu sanktionieren, verfolgen wahrscheinlich die Absicht, den nach Unabhängigkeit strebenden Kroaten in diesem kritischen Augenblick einen Rettungsring zuzuwerfen. Die Eile, mit der heute der Ministerrat die Friedenskonferenz über Jugoslawien nach Den Haag einberufen hat, bestätigt indirekt diese Befürchtung. Sollte nämlich eine von den Vertragsparteien das Waffenstillstandsabkommen verletzen, dann würden die EG-Länder mit Frankreichs und Großbritanniens Hilfe, die zugleich Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sind, eine Möglichkeit erhalten, den Fall Jugoslawien dort zu internationalisieren. Aber vorher müsste die Armee überführt werden, sich nicht an das EG-Moratorium vom letzten Sonntag zu halten. Es zeichnet zudem sich zuspitzenden Konflikt zwischen der Armee und den Kroaten ist das Verhalten der serbischen Freischärler. Sie halten sich jetzt auffallend aus den Kämpfen heraus und respektieren einstweilen den Waffenstillstand. Allerdings teilen die Regierungen der zwei autonomen Gebiete der Serben auf kroatischem Staatsgebiet, nämlich der Knin-Krajina und von der Slavonien, in getrennten Schreiben sowohl dem Europäischen Rat als auch dem Europaparlament ihre Entschlossenheit vorsorglich mit, auf Dauer kein Abkommen zu akzeptieren, das die EG entweder mit dem kroatischen Staatspräsidenten Tudjman oder dem Staatsoberhaupt von Serbien Milosevic ohne ihre Mitwirkung über die Zukunft der Serben in Kroatien aushandeln sollte.